Diskussion: Wenn man sich gesund ernähren will, zieht man Bioprodukte vor. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren: Verwendung von Pestiziden, Geschmack von Obst, Gemüse und Fleischqualität, Lebensbedingungen der Nutztiere auf Bauernhöfen, Preis der Bioprodukte. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster: Diese Aussage trifft zu. Ich würde es begrüßen, wenn Pflanzenschutzmittel verboten würden. Wenn man Bio-Obst und Biogemüse konsumiert, tut man nicht nur etwas für seine Gesundheit, man schont auch die Umwelt. Zum Glück sind in allen Ländern dieselben Pestizide verboten. Was bei uns tabu ist, ist auch in Österreich nicht erlaubt. Folglich kann ich auch Biotomaten aus anderen Ländern kaufen. Wenn ich Hähnchen mit dem Bio-Siegel kaufe, weiß ich, dass diese Nutztiere viel mehr Platz zur Verfügung hatten und ins Freie durften. Hat das Tier weniger Stress gehabt, schmeckt das Fleisch auch besser. Dies hat man bei Schweinen längst nachgewiesen. Man kann doch die giftigen Stoffe und Geschmacksverstärker gar nicht direkt schmecken. In Bezug auf den Geschmack vertrete ich die Position, dass Bio-Lebensmittel besser schmecken, weil sie keine Zusatzstoffe enthalten. Bio-Birnen sind süßer, denn sie schmecken nach Natur. Viele sagen, Bio sei trendy, aber in Wirklichkeit könnte keiner den Unterschied zwischen Bio und herkömmlich sehen oder schmecken. Das ist aber völlig falsch. Ich habe mal einen kleinen Geschmackstest durchgeführt. Bio ist besser. Aber für meinen Geldbeutel sind Bioprodukte einfach zu teuer. Außerdem sind sie schneller kaputt. Obst und Gemüse sind schon verfault, wenn man zu Hause ankommt. Es stimmt nicht, dass Bioprodukte ohne Konservierungsstoffe schneller kaputt gehen. Und das mit dem Preis, ich weiß nicht. Das kann man auch anders sehen. Gesundheit hat eben ihren Preis. Bio-Obst ist nicht mit Pestiziden belastet. Sie sind doch auf den Lebensmitteln nachweisbar. Wollen Sie etwa vergiftete Äpfel essen? Bei Schneewittchen hat es auch nicht funktioniert. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht alles ist Bio, was das Bio-Siegel trägt. Nein, das kann ich mir kaum vorstellen. Es wird strengstens kontrolliert, was als Bio gilt. Bioprodukte müssen aus ökologischer Landwirtschaft stammen. Bio-Eier legen nur Hühner, die das natürliche Sonnenlicht genossen haben. Im Gegensatz dazu haben Schweine von herkömmlichen Bauernhöfen miserable Lebensbedingungen und sie werden mit Antibiotika vollgepumpt. Das ist Tierquälerei pur.